Antigone von Sophokles, übersetzt von J.J. C. Donner. Personen: Antigone, Ismene, Töchter des Ödipus und der Jokaste, Kreon, König von Thebe, Eurydike, seine Gemahlin, Hämon, beider Sohn, Antigones Verlobter, Teiresias, Chor thebischer Greise, ein Wächter, ein Bote, ein Diener. Der Schauplatz ist vor dem Palaste des Kreon in Thebe. Frühe Morgendämmerung, freier Platz vor dem Königspalaste zu Thebä. Antigone, Ismene. Antigone. Ismene, traute Schwester, vielgeliebtes Haupt, weißt du von einem Leide, das vom Vater her Zeus nicht an uns vollendet, die wir leben noch? Denn keinen Jammer gibt es, nichts Entsetzliches, nichts Arges, nichts Schmachvolles, was ich nicht bereits in deinem und in meinem Ungemach gesehen. Und welche Botschaft, sagt man, ließ jetzt eben erst der Herrscher wieder allem Volk verkündigen? Vernahmst du's, weißt du's, oder blieb dir unbekannt, dass unsern Lieben Böses naht von Feindesmacht? Ismene, mir wurde keine Kunde mehr, Antigone, von unsern Lieben, frohe nicht noch traurige, seitdem das Paar der Brüder uns entrissen ward, die eines Tages fielen durch zwiefachen Mord, und seit in dieser jüngsten Nacht sich Argos Heer zur Flucht gewendet, wurde mir nichts weiter kund, nicht, ob mir mehr des Glückes oder des Leides ward. Antigone, wohl wußt ich das und führte deshalb dich heraus zum Tor des Hofes, dir allein es kund zu tun. Ismene, was hast du? Düster wogt in dir ein schweres Wort. Antigone, gönnt Kreon nicht dem einen unserer Brüder nur des Grabes Ehre, die er dem schmachvoll versagt? Den Eteokles barg er, wie man sagt, gerecht, gerechter Ordnung huldigend in der Erde Schoß, und die Geschiedenen ehren ihn im Totenreich. Doch Polyneikes jammervoll entseelten Leib verbot er, heißt es, allem Volk durch lauten Ruf im Grab zu bergen und um ihn zu klagen. Nein, da liegen soll er unbeweint, grablos, einmal den Vögeln, die zum süßen Raube niederschauen. Und solches, sagt man, ließ der edle Kreon dir und mir, ich sage mir sogar, verkündigen. Er komme selbst, es deutlich allen kund zu tun, die nicht davon vernommen, und er achte nicht für nichts die Sache, sondern wer des eines tut, den trifft an offner Stätte Tod durch Steinigung. So ward's von ihm beschlossen, und du zeigst sofort, ob edel, ob unedel du von Edlen stammst. Ismene, doch was vermag ich lösend oder bindend hier zu nützen, Unglückselge, wenn dies also steht? Antigone, sieh, ob du helfen, ob die Mühe teilen willst. Ismene, bei welchem Unterfangen, wo nur denkst du hin? Antigone, ob du den Toten mir gesellt aufnehmen willst? Ismene, ihn denn bestatten willst du, dem Verbot zum Trotz? Antigone, ja, meinen Bruder und den deinen, wenn du selbst nicht willst, denn treulos will ich nicht erfunden sein. Ismene, Tollkühne, während Kreons Wort es dir verwehrt? Antigone, nie darf mir der fernhalten, was mein eigen ist. Ismene, weh mir, bedenke, Schwester, wie der Vater uns mit Hass und Hohn belastet, ruhmlos unterging, nachdem er selbst um Greuel, die er selbst enthüllt, mit eigner Hand der Augensterne sich zerriss, wie nun die Mutter, Mutter ihm und Weib zugleich, schmachvoll mit frevlem Strange sich das Leben nahm, und wie die Brüder beide dann an einem Tag im Wechselmord sich ein gemeinsam todeslos unselig schufen, einer durch des andern Hand. Wir sind allein noch übrig, du bedenke denn, welch schlimmen Tod wir stürben, wenn wir wider Recht der Herrscher Ausspruch und Gewalt missachteten. Wohl musst du doch erwägen, dass wir Frauen sind und nicht geschaffen, Männern kühn im Kampf zu stehen, dann aber, dass wir, weil beherrscht von Stärkeren, hier folgen müssen und sogar in Härterem. Drum will ich jene, die der Erde Schoß verbirgt, anflehn um Nachsicht, weil Gewalt mich hier bezwingt, und ihm gehorchen, dem die Macht geworden ist, denn Übermaß im Handeln zeugt von Unverstand. Antigone, nicht mehr verlang ich's, möchte dich zur Helferin nicht mehr, erklärtest du dich auch bereit dazu. Nein, wähle deinem Sinne nach, ihn will ich selbst bestatten, ruhmvoll ist der Tod für solche Tat. Bei ihm, dem Lieben, werd ich ruhen, die Liebende, die frommen Frevel übte. Muss ich länger doch den Toten dort gefallen als den Lebenden, denn dort ja ruh ich ewig. Du, wenn dir's gefällt, entehre, was in Ehre selbst bei Göttern steht. Ismene, ich acht es auch der Ehre wert, indes der Stadt zum Trotz zu handeln, fühl ich mich nicht stark genug. Antigone, nimm das zum Vorwand immerhin, ich gehe nun und schütt ein Grab dem heißgeliebten Bruder auf. Ismene, Tollkühne, weh mir, ha, wie fürcht ich deinethalb. Antigone, sei nicht um mich bang, sichre du dein eignes Los. Ismene, verrate nur niemanden deine Tat zuvor, im Dunkel birg sie, gerne schweig auch ich davon. Antigone, ha, laut verkündest, viel verhaßter wirst du mir durch Schweigen, offenbarst du's nicht vor aller Welt. Ismene, dir wallt der Busen glühend, wo mich Schauder fasst. Antigone, doch weiß ich hold mir, deren Huld mein Höchstes ist. Ismene, wenn du's vermöchtest, doch du willst Unmögliches. Antigone, nun, wenn die Kraft versagte, lass ich ab davon. Ismene, auch nicht von Anfang, jage nach Unmöglichem. Antigone, durch solche Reden wirst du billig mir verhaßt und billig hassen, wird dich auch der Tote dort. Nein, lass du mich und meines Sinnes Unverstand dies grauenvolle dulden. Was ich Schweres auch erleiden möge, bleibt mir doch ein schöner Tod. Ismene, nun, dünkt dir's also, ziehe hin, echt schwesterlich, als Schwester fühlend gehst du, wenn als Törin auch. Sie gehen nach verschiedenen Seiten ab, der Chor zieht in die Orchestra ein. Der Chor, Erste Strophe. Strahl des Helios, schönstes Licht, wies der siebentorigen Stadt Thebes nimmer zuvor erschien. Du strahlst endlich des goldnen Tags Aufblick herrlich herauf, über Dirkas Fluten herüberwandelnd, und ihn, der mit leuchtendem Schild kam von Argos in voller Wehr, triebest du flüchtig in eilendem Lauf fort mit hastigem Zügel, ihn, den Polyneikes feindlicher Zwist zu dem Kampfe geführt, auf unsere Gaun, der kühn wie der Aar hellkreischend herabflog über das Land, von der Schwinge gedeckt weißglänzenden Schnees, mit der Rüstungen fiel und Mähnen umflatterten Helmen. Erste Gegenstrophe. Über den Dächern stehend umgähnt er den siebentorigen Mund mit blutlechzenden Speeren rings und floh, eh in unserem Blut sich sein gieriger Schlund schwelgend füllt und eh den Kranz der Türme Flammenglut des Hephästos fraß. Also braust im Rücken umher Donner des Kriegs, schwer wurde der Kampf dem anstürmenden Drachen, denn schwer hast Zeus der vermessenen Zung hochfahrenden Stolz, und als er ihr Heer den heranwogenden Strom schimmernden Gold im Geräusch unbändigen Trotzes ersah, da traf er den Mann mit geschwungenem Strahl, der schon an die Höhn Siegsruf anstimmend empordrang. Zweite Strophe. Niedergeschmettert zur dröhnenden Erde sank er, welcher, bewehrt mit der Fackel in trunknem Wahnsinn, in wutatmendem Drang wild herschnob mit feindlichem Sturm. Doch es ging anders aus, andern beschied anderes Los Ares, der Held, der die Verwirrten stürmend davontrieb, denn die sieben um gleich viel Tore gestellt, Mann wider den Mann, sie ließen dem Zeus, dem Verleiher des Siegs, erzblinkende Wehr, nur das feindliche Paar, von dem einen gezeugt mit demselben Gemahl, die wider sich selbst mit siegendem Speer einstürmten, umfing des gemeinsamen Todes Verhängnis. Zweite Gegenstrophe. Aber die namenverleihende Nike kam ja, gnädig vergeltend, der Wagen umrauschten Thebe. Darum werde des Kriegs heute nimmer gedacht von euch. Lasst den Nachtreigen uns tanzend umherziehen zu der Stadt Tempeln. Voran hebe sich Thebes Bacchios jubelnd. Doch Kreon erscheint ja, Menökeus Sohn, Thebes neu waltender Herrscher, erregt von dem neuen Geschick, das Götter verhängt. Was sind er im Geist, was bewegt ihm die Brust, dass er diesen Verein von Greisen hieher zur Beratung entbot, durch Heroldsrufe sie einlud? Kreon, mit Gefolge, der Chor. Kreon, ihr Männer, fest hob Götterhuld uns wiederum aus schwerer Stürme wildem Drang die Stadt empor. Und nun beschied ich euch allein aus allen her durch meine Boten, denn ich weiß, dass alle Zeit ihr heilig ehrte Thron und Macht des Laios, und wieder, als uns Ödipus die Stadt erhob, und als er hingeschieden auch den Söhnen noch in wandellosem Sinne treu ergeben blieb. Nun diese beiden durch ein zwiefach Todesloos an einem Tag gefallen, sich erschlagend und erschlagen durch der eignen Hände Gräueltat, so wurden mein die Throne, mein ward alle Macht der Toten nach dem Rechte stammverwandten Bluts. Unmöglich ist es, auszuspähen an jedem Mann Verstand, Gemüt und Sinnesart, bevor er sich mit Ämtern und Gesetzen wohlvertraut bewies. Denn mir erscheint, wer einen ganzen Staat beherrscht und nicht am besten Rate sich zu halten weiß, ja, feig und furchtsam seinen Mund verschlossen hält. Verworfen scheint er heute mir und schien es längst. Und wer des eignen Landes wohl nicht höher stellt als seine Freunde, diesen acht ich völlig nichts, denn ich vernehm es Zeus, der stets Allsehende, ich schwiege niemals, säh ich auf die Bürger je heran, das Unglück schreiten an des Glückes statt. Noch werd ich jemals einen Feind des Landes mir zum Freunde wählen, weil ich wohl erkenne, dass nur dieses uns behütet, dass uns Freunde treu zur Seite stehen, schiffen wir an seinem Bord. Durch solche Satzung will ich diese Stadt erhöhen, und dementsprechend ließ ich jetzt von Ödipus zwei Söhnen allem Volke laut verkündigen. Eteokles, welcher kämpfend fiel für diese Stadt und jeden Preis des Heldenmutes sich errang, er soll ein Grab und alle Grabeswein empfahn, so wie's den Besten folgt hinab zur Totenwelt. Doch seinem Bruder, Polyneikes mein ich, der das Land der Ahnen und die Götter dieser Flur heimkehrend aus dem Banne durch des Feuers Glut austilgen wollte, wollte sich in Bürgerblut satt schwelgen, euch zu Knechten frech entwürdigen. Ihm dürfe, so ward eurer Stadt es kundgetan, niemand ein Grabmal schmücken, noch ihm Klagewein. Nein, unbestattet lieg er zur Verstümmelung, zum Fraß für Hund und Vögel, grauenvoll anzuschauen. So lautet hier mein Wille. Niemals werden wir dem Schlechten Ehre geben vor dem Redlichen. Doch wer da wohl will dieser Stadt, der wird im Tod und Leben gleicherweise stets von mir geehrt. Der Chor. Dir, Sohn Menökeus, Kreon, ist es so genehm mit dieses Landes Gegner und mit seinem Freund, denn jede Satzung anzuordnen steht dir frei, so für die Toten wie für uns die Lebenden. Kreon, seid ihr die Hüter dessen nun, was ich gebot? Der Chor. Der Jüngern einem lege dies zu tragen auf. Kreon, die, so den Leichnam hüten, stehen ja schon bereit. Der Chor, warum gebeutst du solches auch noch anderen? Kreon, dass keinem Nachsicht werde, der da wieder tut. Der Chor, wer ist so töricht, dass er sich zu sterben wünscht? Kreon, und dieses wäre traun der Lohn. Doch vielen Jahr hat schon die Hoffnung auf Gewinn den Tod gebracht. Ein Wächter, die vorigen, der Wächter. O Herr, ich will nicht sagen, dass ich atemlos vor Eile komme mit behend erhobenem Fuß. denn viel Bedenken schuf mir manchen Aufenthalt, und oft zur Rückkehr wand ich unterwegs mich um, denn meine Seele sprach zu mir und warnte viel. Was willst du dorthin, Armer, wo dir Strafe droht? Elender, säumst du? Doch erfährt es Kreon dann von einem andern, würde dir's nicht schlimm ergehen? In solchem Grübeln kam ich langsam schnell voran, und also streckt sich lange hin der kurze Weg. Doch siegt am Ende der Entschluss, hierher zu gehen, zu dir. Und bring ich Schlimmes auch, ich sag es doch, denn an die Hoffnung klammre ich unverrückt mich an, dass nur mich treffen könne, was ein Gott verhängt. Kreon, was ist's? Warum befiehlt dich solche Bangigkeit? Der Wächter, erst lass dir sagen, was mich selbst betrifft. Die Tat verübt ich nicht, noch sah ich, wer der Täter war, und nur mit Unrecht widerführe mir ein Leid. Kreon, du zielst behutsam und verschanzest dich geschickt ringsher. Du bringst uns, seh ich wohl, ein schweres Wort. Der Wächter, das Arge freilich regt die Furcht gewaltig auf. Kreon, nun wirst du reden endlich und dann weitergehen. Der Wächter, wohlan, so sag ich's. Einer, der sofort verschwand, begrub den Toten eben, hat mit trocknem Staub bestreut den Leichnam und geweiht, was üblich ist. Kreon, was sagst du? Wer auf Erden hat sich des erkühnt? Der Wächter, ich weiß es nicht, denn weder eines Beiles Hieb war dort, noch einer Hackewurf, der Boden dicht und fest und bruchlos, auch von Wagenrädern nicht befahren. Spurlos blieb es, wer der Täter war. Und als es uns der erste Tageswächter zeigt, erschien es allen wunderbar und grauenvoll. Die Leiche war verschwunden, nicht begraben zwar, dünn, wie den Fluch zu meiden, lag der Staub darauf. Von einem Raubtier oder Hund war keine Spur, die hergekommen und an ihr herumgezerrt. Nun schollen böse Reden aufeinander los, der Wächter zieht den Wächter, fast auch endet es zuletzt mit Schlägen, keiner war zu wehren da, denn einer wie der andere war der Täter hier und keiner überführbar, jeder stritt es ab. Mit Händen fassen wollten wir ein glühend Erz durch Feuer gehen, schwören bei den Göttern selbst, dass wir es nicht verübten, noch im Bunde sein mit einem, der's ersonnen oder ausgeführt. Am Ende, da kein Forschen mehr uns weiter half, sprach einer, der uns alle zwang, vor Furcht das Haupt zur Erd hinabzusenken, denn wir wussten nicht zu widersprechen, noch wie fern wir täten wir's uns helfen könnten. Dieser riet, man müsse dir die Sache hinterbringen, nicht verheimlichen, und so beschloss man. Aber mich Unseligen verdammt zu diesem schönen Glück des loses Wurf. Nun steh ich hier, nicht willig, vor Unwilligen. Niemand ja liebt den Boten unwillkommner mehr. Der Chor. Schon lang, o König, überlegt mein Inneres, ob eine Gottheit diese Tat nicht angeregt. Kreon. Schweig, eh mich deine Rede gar mit Zorn erfüllt, dass du, der Alte, nicht zugleich als Tor erscheinst. denn unerträglich ist es, daß du sagen magst, die Götter trügen Sorge für den Toten dort. Sie hätten, wie zu schöner Tat Verherrlichung, den Mann begraben, der mit Brand zu tilgen kam, die säulumringten Tempel und der Gaben Schmuck und ihre Fluren, ihr Gesetz zu stürzen sann. Wann sahst du Frevler je geehrt durch Götterhuld? Nie, wahrlich nie. Doch feindlich mochten lange schon ungern gehorsam wider mich die Bürger hier, geheim die Häupter schüttelnd. Ja, sie hielten nicht pflichttreu den Nacken unterm Joch mir zugetan. Von ihnen wurden jene, sicher weiß ich das, durch Lohn dazu verleitet und verübten es, denn kein so schmählich Übel wie des Geldes wert erwuchs den Menschen. Dies vermag die Städte selbst zu brechen, dies treibt Männer aus von Hof und Herd, dies unterweiset und verkehrt den edlen Sinn rechtschaffner Männer nachzugehen ruchloser Tat, zeigt an die Wege böser List den Sterblichen und bildet sie zu jedem gottverhaßten Werk. Doch die für Lohn gedungen diese Tat vollbracht, erwirkten sich's nun endlich, daß sie Strafe trifft. Ja, wenn noch irgend Ehre Zeus von mir empfängt, so sei versichert und mein Schwur beteures dir, wofern ihr nicht den Frevler, der den Toten dort bestattet, aufspürt und mir hier vor Augen stellt, genügt es nicht an eurem Tode nur. Ihr sollt am Kreuze hängen, bis ihr offenbart die Schmach, damit ihr, wissend, wo Gewinn zu suchen sei, ihn künftig dort erhaschet und begreifen lernt, dass nicht in allem nach Gewinn zu spähen frommt. Denn mit dem Preis des Schlechten wirst du mehrere unglücklich enden, als das Glück gewinnen sehen. Der Wächter: Herr, darf ich reden, oder geh ich so von dir? Kreon: Gewahrst du noch nicht, wie verhaßt dein Wort mir ist? Der Wächter: Verletzt es dir die Ohren oder dein Gemüt? Kreon: Wie, nach dem Sitze meiner Unlust spähst du gar? Der Wächter: Der Täter kränkte dir das Herz und ich das Ohr. Kreon: Was doch ein ganz durchtriebner arger Schalk du bist. Der Wächter: Doch nimmermehr bin ich es, der die Tat getan. Kreon: Du bist's, verkauftest deine Seel um goldnen Lohn. Der Wächter: Weh, schlimm wahrlich, wenn man wähnend auch noch Falsches wähnt. Kreon: Ja, witzle mit dem Wahne nur, doch stellt ihr nicht die Täter mir vor Augen, dann bekennt ihr bald, dass feige Habsucht überall Unsegen bringt. Ab in den Palast. Der Wächter: Offende man den Täter, aber ob man ihn, ob nicht ihn fahe, denn das Glück entscheidet dies. Mich wirst du niemals wieder hier erscheinen sehen, denn über all mein Hoffen, all mein Denken jetzt gerettet, schuld ich vielen Dank den Himmlischen. Ab. Der Chor, erste Strophe. Vieles Gewalt gelebt, und nichts ist gewaltiger als der Mensch, denn selbst über die dunkle Meerflut zieht er, vom Süd umstürmt, hinwandelnd zwischen den Wogen, die rings um toste Bahn. Er müdet ab der Götter höchste, Gea, die ewige, nie sich erschöpfende, während die Flüge sich wenden von Jahr zu Jahr, wühlt sie durch der Rosse Kraft um. Erste Gegenstrophe. Flüchtiger Vögel leichten Schwarm und wild schweifende Tier im Wald, auch die wimmelnde Brut der See fängt er listig umstellend ein mit netzgeflochtenen Garnen. Der vielbegabte Mensch, er zähmt mit schlauer Kunst des Landes Berge durch wandelndes Wild, und den mähnigen Nacken umschirrt er dem Ross mit dem Joche rings, wie dem freien Stier der Berghöhn. Zweite Strophe. Und das Wort und den luftigen Flug des Gedankens erfand er, ersann staatordnende Satzungen, weiß dem ungastlichen Froste des Reifes und Zeus Regenpfeilen zu entfliehen. Überall weiß er Rat, ratlos trifft ihn nichts Zukünftiges. Vor dem Tode nur späht er kein Entrinnen aus, doch für der Seuchen schwerste Not fand er Heilung. Zweite Gegenstrophe. In Erfindungen listiger Kunst weit über Verhoffen gewandt, neigt bald er zu Bösem, zu Gutem bald, achtet hoch der Heimat Gesetz, der Götter schwur heilig recht, Segen der Stadt. Aber zum Fluch lebt ihr, wer, gesellt dem Laster, frechem Trotze frönt, nimmermehr an meinen Herd gelange, noch in meinen Rat solch ein Frevler. Der Wächter bringt die Antigone. Was seh ich? Erscheint von den Göttern gesandt dies Wunder? Ich weiß, wie leugnet ich's noch, dass die Jungfrau dort Antigone sei, unglückliches Kind, von dem Unglücksvater, dem Ödipus, ach, was ahnt mir, wie, dich führen sie her, weil kühn du verletzt die Gebote des Herrn und ergriffen dich über der Torheit. Der Wächter, Antigone, der Chor, bald darauf Kreon. Der Wächter, hier ist des Frevels Täterin, sie trafen wir das Grab bestellend, aber sagt, wo Kreon ist. Der Chor, hier tritt er wieder aus dem Haus zu rechter Zeit. Kreon, was gibt es? Wozu kam ich euch gelegen her? Der Wächter, o Herr, verschwören sollte nichts ein Sterblicher, denn späteres Wissen straft den Vorsatz Lügen. So gelobt ich, niemals wiederum hierher zu gehen, ob deiner Drohung, die vorhin mich schwer bestürmt. Doch, denn die Freude, welche nicht gehofft erscheint, vergleicht ja keiner andern Lust an Größe sich. Ich komme trotz dem Eide, den ich schwur, zurück, und diese Jungfrau bring ich, die getroffen ward, das Grab bestellend. Dieses Mal ward nicht gelost, nein, mir gehört und keinem andern dieser Fund. Und nun, o König, nimm sie selbst, wie dir's gefällt, forsch aus und überführe sie, ich, frei von Schuld, muß billig auch von aller Strafe ledig sein. Kreon, wie bringst du diese mir daher, wo griffst du sie? Der Wächter, sie hat den Mann bestattet, alles weißt du nun. Kreon, begreifst du's auch und sagst du richtig, was du sagst? Der Wächter, sie sah ich den bestatten, welchem du, o Herr, das Grab verweigert. Red ich klar und deutlich hier. Kreon, wie sah man und entdeckte, wie ergriff man sie? Der Wächter, Dies war der Hergang. Als ich hingekommen war, von deinen harten Reden hier so schwer bedroht und wir vom Leichnam allen Staub hinweggekehrt, bis ganz in seiner Blöße lag der Modernde. Jetzt hoch am Hügel saßen wir, dem Winde fern, dass uns der Dunst nicht treffe, der vom Toten kam, und wachsam regte man den Mann mit polternden Scheltworten auf, wenn einer lässig war im Dienst. Das währte fort, solange bis im Mittelraum des Äthers hoch die lichte Sonnenscheibe stand und glühend brannte. Plötzlich hebt sich da vom Grund sturmwirbelnd mit Sausen ungeheures Grauen und füllt das Blachfeld und zerstiebt weit um das Laub vom Wald der Ebene. Staubgewölk erfüllt die Luft. Wir trugen blinzend diese gottverhängte Not. Doch als die Windsbraut endlich schwieg nach langer Zeit, sehen wir die Jungfrau. Bitter scholl ihr Jammerruf, wie banger Laut des Vogels, wann er heimgekehrt die leere Lagerstätte sieht, der Brut beraubt. So klagt die Jungfrau, da sie nackt den Toten sieht, in lautem Wehruf, und verflucht mit grässlicher Verwünschung alle, welche das an ihr getan. Alsbald mit Händen trägt sie trocknen Staub daher und krönt mit dreifach heil'gem Guss aus ehrnem, kunstreich getriebnem Kruge dann den toten Leib, und wir, gewahrend alles, eilen flugs heran, sogleich der nicht erschrocknen uns bemächtigend. Und jener ersten und der nun vollbrachten Tat von uns geziehen, stand sie, nichts ableugnend, da. Das ist für mich erfreulich und schmerzhaft zugleich, denn selber glücklich aus der Not entronnen sein, ist höchst erfreulich. Doch in Not die Freunde ziehen, das schmerzt. Indes dies alles acht ich weniger als meine Wohlfahrt. Also liegt's in meiner Art. Kreon, dich, die zur Erde senkt das Haupt, ich frage dich, bekennest oder leugnest du die Missetat? Antigone, ich tat es, ich bekenne es und verleugne nichts. Kreon, zu dem Wächter, du wende dich von hinnen nun, wohin du willst, erlöst und ledig aller Schuld der schweren Tat. Zu Antigone, du sage kurz und bündig, ohn Umschweife mir, war dir der Ausruf unbekannt, der dies verbot? Antigone, bekannt, warum nicht? Offenkundig war er ja. Kreon, und wagtest dennoch wieder mein Gebot zu tun? Antigone, nicht Zeus, ja war es, welcher mir's verkünden ließ, noch hat das Recht, das bei den Todesgöttern wohnt, solch eine Satzung für die Menschen aufgestellt. Auch nicht so mächtig achtet ich, was du befahlst, dass dir der Götter ungeschriebnes ewiges Gesetz sich beugen müsste, dir, dem Sterblichen, denn heute nicht und gestern erst, nein, alle Zeit lebt dies, und niemand weiß, von wannen es erschien, und darum wollt ich nicht dereinst aus feiger Furcht vor Menschen dünken, mir der Götter Strafgericht zuziehen. Dass ich sterben werde, wußt ich längst, wenn's dein Gebot auch nicht verhieß, und nimmt der Tod mich vor der Zeit hin, acht ich das Gewinn für mich. Denn wem so vielfach herbe Not das Leben kränkt wie mir, gewährte diesem nicht der Tod Gewinn? so kann es mich nicht schmerzen, daß mich dieses Los betroffen hat. Doch wenn ich meiner Mutter Sohn, den Bruder, könnt im Tode grablos liegen sehn, das wäre schmerzlich, jenes macht mir keinen Schmerz. Und schein ich dir jetzt töricht, weil ich also tat, mag wohl der Torheit immerhin ein Tor mich zeihn. Der Chor. Wild tritt des wilden Vaters Art am Kind hervor. Dem Missgeschick sich fügen hat sie nicht gelernt. Kreon. Doch wisse nur, des Sinnes allzu starrer Trotz beugt sich am ersten. Kannst du doch den stärksten Stahl, der allzu spröd gehärtet kam aus Feuers Glut, am ehesten immer brechen und zersplittern sehn. Auch weiß ich, dass der Rosse Zorn entbrannten Mut ein kleiner Zügel meistert. Nie geziemt es dem, sich groß zu dünken, der ein Knecht der andern ist. Doch die verstand sich schon zuvor auf frechen Trotz, den Spruch verachtend, der dem Volk verkündet ward. Und dieses ist nun nach der Tat der zweite Trotz, darob zu prahlen und mit Hohn sich aufzublähen. Ich wäre wahrlich nicht ein Mann, sie wäre Mann, geläng ihr ungezüchtigt solch ein Übermut. Drum sei sie meiner Schwester Kind, sei näher uns verwandt als alle, die der Zeus des Hauses schirmt, doch soll dem schlimmsten Lose nicht sie selbst entgehen, noch ihre Schwester, denn auch diese klag ich an, dass sie mit ihr im Bunde solche Tat ersann. Ruft sie daher mir, denn ich sah sie eben noch im Hause rasen, ihrer Sinne nicht bewusst, so wird die Seele selbst zuvor Verräterin des Argen, das im Dunkel ausgesonnen ward. Doch hass ich den auch, der in unheilvoller Tat betroffen, nachher diese noch beschönen will. Antigone, verlangst du Größeres, als den Tod mir anzutun? Kreon, nichts weiter, alles hab ich, so mir dieses wird. Antigone, was also säumst du, wie von deinen Worten mir nicht eines zusagt, und gefalle mir es nie, so wenig mögen meine dir gefällig sein. Und doch, wodurch wohl konnt ich ehrenvollern Ruhm erringen, als indem ich meines Bruders Grab bestellte? Diese würden all es wohlgetan erklären, fesselt ihnen Furcht die Zunge nicht. Doch wie dem Herrscher anderes Glück in Menge ward, so darf er reden, darf er tun, was ihm beliebt. Kreon, du siehst allein dies unter Kadmos Volke hier. Antigone, auch diese sehn's, dir schmiegt sich ihre Zunge nur. Kreon, nicht Scham erfüllt dich andern Sinns als die zu sein? Antigone, nicht schänden kann es, wenn man fromm den Bruder ehrt. Kreon, war der von ihm Erschlagne nicht dein Bruder auch? Antigone, desselben Vaters und derselben Mutter Sohn. Kreon, warum an ihm denn frevelst du durch solche Gunst? Antigone, das wird der Abgeschiedene selbst nicht zugestehen. Kreon, nicht, wenn der Frevler gleiche Gunst von dir empfängt? Antigone, kein Knecht, der Bruder war es, der im Kampfe fiel. Kreon, dies Land verheerend, während er es kämpfend schirmt. Antigone, doch spricht für beide gleiches Recht der Hades an. Kreon, soll doch der Edle nicht empfahn dem Bösen gleich? Antigone, wer sagt mir, ob dort unten auch der Brauch gefällt? Kreon, nie wird der Feind zum Freunde, selbst im Tode nicht. Antigone, nicht mitzuhassen, mitzulieben leb ich nur. Kreon, hinab denn kommend, Liebe, wen du lieben mußt, die dort, solang ich lebe, zwingt ein Weib mich nie. Der Chor. Dort tritt vor das Tor Ismene heraus, die Tränen der Lieb um die Schwester vergießt, ein Gewölk um die Brauen entstellt ihr Gesicht, rotglühend im Schmerz und betaut liebreizende Wangen. Ismene, die von Dienern Kreons herbeigeführt wird, die vorigen. Kreon, du, die im Hause gleich der Natter angeschmiegt, mich heimlich ausgesogen, der ich unbewusst zwei Gräuel mir zum Sturze meines Throns erzog. Auf, sage mir, bekennst du Teil an dieser Tat zu haben, oder schwörst du dich der Sünde rein? Ismene, die Tat verübt ich, stimmt dazu die Schwester ein und teile mit ihr, trage mit ihr diese Schuld. Antigone, nein, das verbietet dir das Recht. Du hast ja nicht gewollt, und ich gewährte dir kein Teil daran. Ismene, doch jetzt in deinem Leiden acht ich's keine Schmach, dir Mitgefährtin durch das Meer der Not zu sein. Antigone, wer Täter war, weiß Hades und die drunten sind. Ich liebe nicht die Freundin, die mit Worten liebt. Ismene, geliebte Schwester, achte mich nicht zu gering, mit dir zu sterben und des Toten Grab zu weihn. Antigone, du darfst mit mir nicht sterben, darfst nicht, was du nicht berührt, das deine nennen. Mein Tod ist genug. Ismene, und welches Leben ist mir wert, getrennt von dir? Antigone, das frage Kreon, sorgtest du doch nur für ihn. Ismene, was so mich kränken, ohne dass dir's Nutzen bringt? Antigone, mit Schmerzen tu ich's, wenn ich Hohn dir bieten muß. Ismene, wie könnt ich doch auch jetzo dir noch nützlich sein? Antigone, errette dich nur, gerne seh ich's, wenn du fliehst. Ismene, weh, weh mir, teilen soll ich auch nicht dein Geschick? Antigone, du hast das Leben dir gewählt und ich den Tod. Ismene, nicht ohne dass ich meine Gründe dir enthüllt. Antigone, dir dünkte jenes, aber mir schien dieses gut. Ismene, doch tragen wir ja beide gleich der Sünde Schuld. Antigone, getrost, du lebst noch, meine Seele brach im Tod schon längst, dem Dienst der Toten sich hülfreich zu weihn. Kreon, von diesen Dirnen, glaub ich, ist die eine jetzt sinnlos geworden, jene war's von Anbeginn. Ismene, nie bleibt, o König, selbst der angeborene Verstand in bösen Tagen. Nein, er weicht von uns. Kreon, von dir gewiß, als du mit Bösen Böses tatst. Ismene, was ist das Leben mir allein wert ohne sie? Kreon, o nenne sie nicht weiter, denn sie ist nicht mehr. Ismene, die Braut ermorden wirst du denn dem eignen Kind? Kreon, noch andere Fluren gibt es, wo man pflügen kann. Ismene, doch keine, wo sich also Herz zum Herzen fand. Kreon, mir graut vor einem schnöden Weib für meinen Sohn. Antigone, o teurer Hämon, wie beschimpft der Vater dich? Kreon, ich hasse dich und hasse deinen Ehebund. Der Chor, so willst du sie entreißen deinem eigenen Sohn? Kreon, der Todesgott setzt diesem Ehebund ein Ziel. Der Chor, beschlossen ist, so scheint es, dass sie sterben soll. Kreon, bei dir und mir, jetzt keine Zögerung mehr, hinein ins Haus, o Knechte, führt sie, fortan sollen sie als Frauen leben, nicht so frei sich mehr ergehen. Denn, traun, Beherzte fliehen auch, sobald sie sehen, dass ihrem Leben nahe trat des Todes Ziel. Antigone und Ismene werden abgeführt.